Radio Fest. Sonntagsgedanken. Heute mit Bernd Schäfer. Selfies wirken oft fröhlich, manchmal ein bisschen albern und manchmal auch peinlich. Was bewegt uns dazu, alleine oder mit anderen gleichzeitig, vielleicht auch mit schönem Hintergrund, in das Smartphone zu lächeln und das Ganze abzulichten? Sind Selfies nur eine Form von Selbstdarstellung? Kann es auch narzisstische Züge tragen, sich so zu produzieren und dann ins Netz zu stellen? Seht her, so bin ich, so sind wir und sind wir nicht ganz toll? Was las ich? Vielleicht geht es gar nicht um Selbstdarstellung, sondern um Teilhabe, um das Gefühl, die Sehnsucht und den Wunsch, dazuzugehören und einen Ort für sich zu haben. Zeige ich Fotos von mir, egal ob am Kaffeetisch oder im Internet, zeige ich auch da gerne nur die Bilder, die mir gefallen. Wir stellen uns hin und wir stellen uns so dar, wie wir gerne von anderen gesehen werden wollen. Natürlich von unserer besten Seite, weil wir auf den wohlwollenden Blick anderer angewiesen sind. Die Kehrseite davon? Das kann der Beginn der Einsamkeit sein. Wer nur seine Stärken zeigen darf, bleibt mit seinen Ängsten und Sorgen allein. Besonders im Netz. In dieser Hinsicht kennt das Internet keine Gnade. Noch mehr wird jedes Bild prüfend betrachtet. Der Beliebtheitsgrad ist entscheidend dafür, ob es Likes erhält oder keine Likes. Da zählt natürlich nur das Positive und Herzeigbare. Wenn man dazugehören möchte, zählt nur das Gute, Schöne und Erfolgreiche. Aber auch das gilt ja nicht nur für das Netz, es gilt genauso im Fernsehen, in der Werbung oder auf dem Marktplatz. In diesem Zusammenhang bekommt das Wort Gnade, wie es für die Reformation und für Martin Luther wichtig geworden ist, noch einmal einen ganz anderen Stellenwert, eine neue Bedeutung. Für Luther war wichtig, dass Gott tatsächlich einen wohlwollenden Blick auf dich hat. Dass er dich stets gerade nicht nach deinem Aussehen, nach deinem Tun und nach deinem Erfolg bewertet. In seinen Augen bist du mehr als die Summe deiner Erfolge und auch mehr als die Summe deiner Misserfolge. Bei ihm gibt es einen Ort, an dem du jederzeit willkommen bist. Nichts anderes meint das alte Wort Gnade. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Pfarrer Bernd Schäfer, Evangelische Kirchengemeinde Oer-Erkenschwick. Radio Fest, Sonntagsgedanken, 100% von hier.